1933. Der Prozess gegen Luppe. Ende November oder Anfang Dezember. Keine ausländischen Verteidiger. Eine Erklärung von Dr. Frank in München. 28. Juli, Freitag. Verteidiger für den Reichstagsbrandprozess bestellt. Die Zustellung der Anklage unmittelbar bevorstehen. Mitteilung aus Leipzig, in der Berliner Volkszeitung, 29. Juli, Sonntag. 3. August. Georgi Dimitrov wird die Anklageschrift ausgehändigt. Mittäterschaft beim Reichstagsbrand. 11. August, Freitag. Beschluss des Reichsgerichts. Der Chef als Verteidiger zurückgewiesen. Er kann Vorschläge dem bestellten Verteidiger unterbreiten, auch mit den Angeklagten sprechen. 21. September, Donnerstag. Erster Verhandlungstag. Vernehmung Lupes. Kläglicher Eindruck. 26. September, Dienstag. Vernehmung Lupes über 3 Brände. Wohlfahrt Neukölln, Rathaus, Schloss. Dimitrovs Protest gegen die falschen Berichte der deutschen Presse. 29. September, Freitag. Verlesung früherer Aussagen Lubbes über den Reichstagsbrand. Verschiebung der Verhandlungen bis Mittwoch. 6. Oktober, Freitag. Krach. Wegen wiederholter Beleidigung der Beamten wird der Angeklagte Dimitrov aus dem Gerichtssaal abgeführt. Er ruft: Unerhört! Unerhört! Meine Verurteilung ist schon von anderer Stelle beschlossen und hier sollen nur die Formalitäten durchgeführt werden. 10. Oktober, Dienstag. Van der Lubbe, halb tot, antwortet auf die Frage, ob er alles allein gemacht habe oder mit anderen. Allein. Dimitrov schreit ihn an. Idiot! Dr. Sachs bittet hierauf, den Oberreichsanwalt einzugreifen. Der Oberreichsanwalt schweigt. 23. Oktober, Montag. Besichtigung des Plenarsaals im Reichstag. Sachverständige Professor Josse, Oberbranddirektor Dr. Wagner, Gerichtschemiker Dr. Schatz. Experiment von Dr. Schatz, mögliche Selbstentzündung betreffen. Rekonstruktion der Begegnungen im Reichstag. Torgler mit Lubbe, Popow mit Torgler. Aussage von Dr. Albrecht, Nationalsozialist, der während des Brands im Reichstag gewesen ist und fluchtartig den Reichstag verlassen hat. 4. November. Dimitrovs flammende Rede im Anschluss an die Vernehmung des Zeugen Göring. Große öffentliche Wirkung. Göring wird von Dimitrov bloßgestellt und als Mitinitiator der Brandstiftung bezeichnet. Das Gericht schließt Dimitrov erneut von den Verhandlungen aus. 27. November, Montag. Beginn des politischen Teils. Kriminalrat Heller erstattet Bericht über kommunistische Gefahr. 5 Stunden werden Dokumente verlesen. 4. Dezember. Dimitrov beantragt, die Hauptredner auf dem 12. Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, Kuusinen, Katayama und Katschin, vorzuladen. Sie sollen bezeugen, dass die Komintern zu Beginn des Jahres 1933 die KPD zur Bildung einer Einheitsfront und nicht zum bewaffneten Aufstand aufgefordert hatte. Am Folgetag befragt Dimitrov die vorgeladenen Zeugen der KPD in entsprechender Weise. Schon bei früheren Verhandlungen hatte Dimitrov sich darüber ausgelassen, dass die als verbrecherisch bezeichnete bolschewistische Weltanschauung ein Sechstel der Erde regiert und dass die Sowjetunion das größte und beste Land der Welt in diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland steht und durch ihre Bestellungen Hunderttausenden deutscher Arbeiter Arbeit beschafft. Wegen kommunistischer Propaganda wurde ihm vom Gerichtspräsidenten das Wort entzogen. 7. Dezember, Donnerstag. Ein Karton mit Blumen. Nelken aus Meinheim. Beigelegt ein anonymes Schreiben auf Maschine. Sehr geehrter Herr Dimitrov, eine Unbekannte wünscht Ihnen von Herzen einen baldigen, glücklichen Ausgang des Prozesses. Herzliche Grüße. 13., 15. und 16. Dezember. Oberreichsanwalt spricht 4 Stunden über politische Hintergründe des Reichstagsbrands. Dr. Parisius über Schuld, Verantwortung und politische Beweggründe van der Lubbes. 5 Stunden. Der Verteidiger bezeichnet Lubbe als ungezogenen, disziplinlosen Anarchisten, der nur nach Ruhm und Geltung strebt. Also Protest ohne weitere Ziele, aber kein Hochverrat. Verzicht Lubbes auf Schlusswort. Nach Beratung des Senats werden Dimitrov keine Schlussausführungen gelegt. Verkündigung des Urteils am 23. Dezember, 9 Uhr vormittags. 20. Dezember, Mittwoch. Anonymer Brief aus Ludwigshafen. Sehr geehrter Herr Dimitrov, die Stunde der Freiheit liegt nicht mehr fern. Sie werden wohl Deutschlands Staub von den Füßen schütteln. Vergessen Sie aber bitte nicht, dass Sie hier auch Freunde erworben haben, die sich für Ihr ferneres Schicksal interessieren. Ich bin weder Kommunist noch sonst Parteiangehöriger, sondern nur ein rechtlich denkender Mensch. Wollen Sie die Adressen, wo Sie zu erreichen sein werden, irgendwo, vielleicht beim russischen Konsulat mitteilen oder durch Radio Moskau? Sicher würden sich sehr viele freuen, wenn man weiterhin von Ihnen hören könnte. Viele Grüße. 23. Dezember, Sonnabend. Verkündung des Urteils. Dimitrov, Torgler, Popov und Tanja freigesprochen. Und von der Lubbe zum Tode verurteilt. Verurteilung auch des Kommunismus, da Mittäter und Hintermänner in den Reihen der KPD zu suchen sind. Brief des Polizeipräsidenten an Dimitrov, dass er bis auf Weiteres in Schutzhaft verbleibt. Im Zug der Zeit. Oder Wo geht's lang, Genosse Stalin? Hörspiel in zwei Teilen nach den Tagebüchern des Georgi Dimitrov und Heinz von Kramer. Erster Teil: Von Berlin nach Moskau. Moskau, Berlin, zwei geschichtliche Antipoden. Und ich sitze hier, gefangen, gebadet, am Sonntag in meiner Zelle. Schlimm genug und traurig. Habe mir als Schein verheißt, rede minder, als du weißt, mehr behalt, als du verleihst, mehr zu Pferd als Fuß gereist. Glaube zwar, doch lern zumeist, schätze, was mehr gilt als gleist, nicht mit Lieb und Wein zu dreist und zu Hause still gegrüßt. Stets bei solcher Rechnung fand sich mehr als zweimal 10 in 20. Shakespeare, Narrenlied aus dem Lier. In gewissen Lagen könnte die Wucht der Dinge stärker sein als die Wünsche der Menschen. Das menschliche Leben überhaupt besteht aus einer Reihe von Kämpfen. Bismarck. Für den rechnenden Politiker kommt zuerst das Notwendige und dann das Wünschenswerte. Aber es ist auch nicht nützlich, dem Gegner die Sicherheit zu geben, dass man seinen Angriff jedenfalls abwarten werde. Immer Bismarck. Alle Friedensschlüsse in dieser Welt sind Provisorien, gelten nur bis auf Weiteres. Kampfflugzeuge USA 2800, Frankreich 2500, Russland 1700, England 1561, Italien 1015, Polen 1000, Japan 1000, Tschechoslowakei 850, Spanien 600, Jugoslawien 450, Belgien 300. Weltwirtschaftskonferenz verschoben. Verschärfte Gegensätze zwischen Amerika und England. Frankreich. Eine nationalsozialistische Rede im Sportpalast. Sozialismus heiße, dass ein Volk die Lebensform angenommen habe, die seiner Sittlichkeit und seinem Rechtsempfinden entspreche. Man könnte zwischen Arbeit und Eigentum nicht für immer einen Trennungsstrich ziehen. Das Eigentum selbst könne niemals ausbeuten. Es liege nur an den Unternehmern. Idiotismus. Friedrich Ebertson seit 8. Juli im Konzentrationslager. Skripnik Nikolai Alexejewitsch, Selbstmord am 7. Juli 1933. Der Wolf zerreißt den, der sich zum Schaf macht. Sie sind amerikanischer Korrespondent, nicht wahr? Die Welt interessiert sich sehr für Sie. In Amerika wird sogar ein Film über Sie gedreht. Sie sind doch gesund und werden gut behandelt? Ich gebe keine Interviews, auch keine Erklärungen, da ich kein freier Mann bin. Ich bin Kriegsgefangener, ich bin eine Geisel. Kein Wunder, dass meine Gesundheit erschüttert ist. 5 Monate Handfesselung, 3 Monate Prozess, 2 Monate freigesprochen und doch nicht freigelassen. Sie sind aber nicht gefoltert worden. Moralische Folterungen tagtäglich. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wenn für die Regierung meine Vernichtung notwendig ist, so soll sie das durchführen, aber hoffentlich begründet und die Verantwortung dafür vor der Welt übernehmen und kein unwürdiges Spiel inszenieren. Ja, genau wie in Russland. Erlauben Sie, in Russland ist sowas unmöglich. Unschuldige Leute. Vom Gericht freigesprochen bleiben Sie nicht eine Stunde länger im Gefängnis. Sie verstehen, dass das politische Überlegungen sind bei der Regierung. Die Kampagne im Ausland, Prestigefragen. Ich glaube nicht, dass das eine vernünftige Politik ist, wenn wir in Haft behalten werden. Glauben Sie, dass man Sie freilassen wird? Politisch vernünftig betrachtet sollte ich jetzt schon freigelassen sein. Aber nicht immer regiert die Vernunft die Welt. Haben Sie auf die bulgarische Staatsbürgerschaft verzichtet? Nein, ich verzichte nie. Wenn Sie aber nach Bulgarien zurückgehen, werden Sie erschossen, wie man sagt. Das ist eine Machtfrage. Ich will noch 20 Jahre leben und für den Kommunismus kämpfen und dann ruhig sterben. Sie müssen jetzt Geduld haben. Die Regierung kann nicht vor dem Ausland kapitulieren. Ich habe genug Geduld. Aber falls die Sache noch länger dauern wird, habe ich eine letzte eigene Waffe zur Selbstverteidigung. Hungerstreik. Aber Sie wollen doch noch 20 Jahre leben. Das ist eine Frage der Überlegung. Zum Schluss, wenn Sie ein gewissenhafter Korrespondent sind... Das bin ich. Ich hoffe es. Dann übergeben Sie also der Öffentlichkeit meinen entschiedenen Protest gegen dieses Barbarentum, dass man mich und meine bulgarischen Genossen hier noch als Geiseln in Haft behält. Übrigens, haben Sie mit Lubbe gesprochen? Was halten Sie von ihm? Nein. Als Mensch ist er mir ein Rätsel geblieben. Meine Meinung über ihn habe ich schon vor Gericht gesagt. Werden Sie erneut vor den Richter gestellt? Ivo, kein Richter, keine neuen Anschuldigungen. Niemand teilt uns mit, was die Leute von uns wollen. Alle schweigen. Keine Antwort auf meine Telegramme und Briefe. Wir sind wie Gegenstände von einem Gefängnis zum anderen überführt. Ohne dass man uns sagt, warum, weswegen, wohin. Geehrter Herr, ich bin kein Kommunist, aber Sie gefallen mir. Sie werden nach Ihrem Freispruch ohne Zweifel von Menschen umlagert und von Einladungen überschüttet sein. Sollten Sie trotzdem noch kein bestimmtes Reiseziel haben, so sind Sie herzlich eingeladen, mich in der Schweiz aufzusuchen und hier mein Gast zu sein, solange es Ihnen gefällt. Ich nehme an, dass meine Sie jetzt Deutschland nicht verlassen bloß jetzt, werden, sondern auch später. Und das würde mich und meine Freunde... Auf Anruf lasse ich Ihnen das Reisegeld telegrafisch zu. Bewunderern zählen, sehr freuen, wenn Sie hier in Brünn lieber Georgi Dimitrov, herzliche Grüße von einer englischen Freundin. Wir vergessen Sie niemals. Es freut uns und sehr, werden Sie niemals vergessen, dass Sie so aufgetreten sind, wie wir alle es von Ihnen erwartet haben. Sehr geehrter Herr Dimitrov, Ihnen ein recht frohes Weihnachten. Zum neuen Jahr herzliche Glückwünsche. Schade, ich kann nicht Bulgarisch, aber ich ersuche Sie, wenn Sie einmal nach Holland kommen, mich zu besuchen. Das Ertragungsvermögen eines Menschen ist der Maßstab seines Wertes. Jederzeit, auch nachts, steht mein Haus Ihnen also offen. Viel Mut und Hoffnung im Neujahr. Geheimes Staatspolizeiamt. Aufgrund des § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 ordne ich hiermit an, dass Sie bis auf Weiteres im Interesse der öffentlichen Sicherheit in Haft zu nehmen sind. Mein Vater wird gesucht. Er kommt nicht mehr nach Haus. Sie hetzen ihn mit Hunden, vielleicht ist er gefunden und kommt nicht mehr nach Haus. Die Mutter aber weint, wir lasen im Bericht, der Vater sei gefangen und hätte sich aufgehangen, das glaub ich auch. 10. Januar 1934, Van der Lubbe hingerichtet. Er hat uns doch gesagt, so etwas tät er nicht. Es sagten die Genossen, S.A. hätt ihn erschossen, ganz ohne ein Gericht. Heut weiß ich ganz genau, warum sie das getan. Wir werden doch vollenden, was er nicht konnt beenden. Und Vater geht voran. Pomenow erklärt wiederholt, dass die bulgarische Regierung Dimitrovs Staatsbürgerschaft nicht anerkennt. Nachricht der Sowjetgesandtschaft. Seit 15. Februar sind sie sowjetrussischer Staatsbürger. Da die bulgarische Regierung sich geweigert hat, die in Deutschland in Haft gehaltenen bulgarischen Kommunisten Dimitrov, Popow und Tanjew als bulgarische Staatsangehörige zu betrachten, haben sich Verwandte der drei Kommunisten durch Vermittlung der sowjetrussischen Botschaft in Berlin an die Sowjetregierung gewandt, mit der Bitte, den Gefangenen das Bürgerrecht der Sowjetunion zu verleihen. Die Sowjetregierung hat das Gesuch genehmigt. Interview von Hitler mit dem Korrespondenten der Daily Mail. Ist es Ihre Absicht, dass Dimitrov, Popow und Tanja freigelassen werden sollen? Das Gericht hat gesprochen, der Spruch wird erfüllt. Dies sei der ganze Wortlaut der Antwort Hitlers gewesen, unterstreicht der Korrespondent. Glauben Sie, dass diese Leute freigelassen und außerhalb der deutschen Grenzen gebracht werden? Das werden sie sicherlich. Obgleich er glaube, habe Hitler gesagt, dass ihre Freisprechung nicht der Meinung des Volkes entsprochen habe, werde der Spruch des Gerichts erfüllt werden. Raben, um 5:30 Uhr morgens. Aufstehen, einpacken. Deals, schriftliche Entlassung und Ausweisung, Begleitung bis Flughafen. Wir wollen gute Beziehungen zur Sowjetunion. Wenn das nicht der Fall wäre, würden wir sie nicht nach Moskau fortschaffen. In Königsberg, Heller, Marowski, Raben. Heller? Ich hoffe, dass Sie objektiver sein werden und nicht solche Schweinereien wie andere erzählen. Dimitrov. Ich hoffe, dass ich wieder einmal nach Deutschland kommen werde. Aber schon als Gast von Sowjetdeutschland. Solange wir hier sind, wird das nicht der Fall sein. Mit anderem Flugzeug gleich nach Moskau. Februar, Dienstag um 7 Uhr. Zu Hause. Große Mengen am Flughafen. Begeistert empfangen. Konferenz mit ausländischen Korrespondenten, telefonische Anfragen von Redaktionen aus London, Paris und Berlin, Blumen und Grüße von Ulyanova und Krupskaya, Manuilski, Knorrin und andere. Schwer sich vorzustellen, ein grandioserer Empfang und mehr Sympathie und Liebe. Wie hat sich alles geändert? 2. März, Freitag, im Kreml, Hospital, Untersuchungen. 3. März, Sonnabend. Mutter und Schwester kommen an, aus Deutschland, am Bahnhof. Koltsov bei uns. Artikel für Pravda. Bei Stalin, Molotow, Kaganovich, Kuibyschew, Orchonikidze, Manuilski, Knorring. Empfang, Mittagessen, Foto. Abends in der Redaktion Pravda. 7. März, Mittwoch. Zum ersten Mal Spaziergang. Herrliches Wetter. 29. März. In Moskau. Zahnarzt, Augenarzt, Nase und so weiter. Röntgen, Brust und Nase, Hals. Hotel Europa. Internationale Frauendelegation. Meine Rede, Begrüßungen. Rede Mutters sehr zutreffend. Unvergessliche Stimmungen und Szenen. Abends Bolschoi-Theater. Neue Oper Othello ausgezeichnet. 1. April. Im Kommentar. Bei Manuilski. Telefonische Unterredung mit Stalin über meinen österreichischen Brief. Sie betrachten den Kampf in Österreich als Aufstand? Wir Bolschewiken haben immer unter Aufstand einen bewaffneten Kampf um die Macht verstanden. Die Eroberung der Macht war in Österreich nicht das Ziel. Daher ist dort ein bewaffneter Widerstand oder bewaffneter Kampf gewesen und nicht ein Aufstand. Das Aufstand zu nennen ist nicht wissenschaftlich, nicht bolschewistisch. Überlegen Sie diese Sache und wenn Sie einverstanden sind mit einer solchen Korrektur, dann müssen auch andere Teile des Briefes geändert werden. Speziell, wo Sie über die Regeln des Aufstandes sprechen. Ich habe die Einstellungen der Komintern in dieser Frage, die noch vor meiner Ankunft ausgearbeitet worden sind, in meinen Brief aufgenommen. Diese Einstellungen sind aber unrichtig. Sie wissen, dass Otto Bauer selbst die österreichischen Ereignisse einen bewaffneten Aufstand nennt. Ja, ja, Bauer will sich jetzt loben, dass er einen Aufstand geführt hat. Das ist aber nicht der Fall. Wir müssen die Wahrheit sagen und keine Verwirrung zulassen. Ich bitte Sie, grundsätzliche Korrekturen selbst zu formulieren und dann werde ich den ganzen Brief entsprechend redigieren. Gut. Ich werde mich bemühen, das dieser Tage zu tun. Es wäre gut, wenn diese Sache beschleunigt werden kann, da gerade jetzt unter den sozialdemokratischen Arbeitern in Österreich, auch unter anderen sozialdemokratischen Arbeitern, eine lebhafte Diskussion im Gange ist. Und es ist wichtig, dass der Brief schnell in Ihre Hände kommt. Ich werde morgen, übermorgen, den Brief zurückschicken. Ich werde den Brief umredigieren. April 1934. Brief an Stalin. Lieber Genosse Stalin, meiner Meinung nach ist das, was mir in Leipzig gelungen ist, politisches Kapital der kommunistischen Internationale, das man allseitig absolut rationell und rechtzeitig nutzen muss. All dies ist allerdings in nicht geringem Maße auch mit meiner künftigen Arbeit verbunden, ihrer Organisation, ihrem Charakter, ihren Formen und ihrer Reichweite. Nachdem ich formal sowjetischer Staatsbürger geworden bin, scheint mir die Durchführung dieser Arbeit nicht mehr so einfach. Sicherlich muss man verschiedene Momente berücksichtigen. Mir liegt sehr viel daran, mit Ihnen persönlich eine Reihe prinzipieller und konkreter Fragen, die mit dieser Situation verbunden sind, zu beraten. Ich denke, dass das für die Sache außerordentlich nützlich sein wird. Daher habe ich mich entschlossen, Sie um die Möglichkeit zu bitten, mich wenigstens für eine halbe Stunde für ein solches persönliches Gespräch zu empfangen. Ich befinde mich zwar noch in Behandlung, doch bin ich imstande auszugehen und kann zu Ihnen kommen, wann immer es Ihnen angenehm ist. Kommunistischen Gruß, Ihr Georgi Dimitrov. April 4. Mitteilung von Michailow. Stalin will persönliche Besprechung. Zum österreichischen Brief folgende Bemerkung. Erstens, gekürzt. Zweitens, nicht schimpfen, sondern auseinandersetzen, überzeugen. Europäische Arbeiter sind mit der parlamentarischen Demokratie historisch verbunden. Man muss zeigen, dass jetzt die Bourgeoisie auf Demokratie verzichtet und zum Faschismus übergeht, in der einen oder anderen Form, weil sie anders nicht herrschen kann. Für die Arbeiter ist jetzt im Unterschied zur Vergangenheit der Kampf um parlamentarische Demokratie Unsinn. Drittens, bewaffneter Kampf, nicht Aufstand. Aufstand ist dann, wenn die Eroberung der Macht als Aufgabe gestellt ist. In Österreich war das nicht der Fall. Viertens, nicht direkt die Kommunistische Partei Österreichs ansprechen. Das wird von sozialdemokratischen Arbeitern mit Voreingenommenheit aufgenommen werden. Sie werden denken, dass Dimitrov in Moskau gezwungen ist, so zu sprechen. Außerdem wäre es für Sie gefährlich, in die KP als illegale Partei zu gehen. Sie müssen den revolutionären Weg akzeptieren. Wir haben auch nur eine kleine Partei, aber eine große Gefolgschaft. Fünftens. Die Schlussfolgerungen im Brief nicht bis zum Ende führen. Die sozialdemokratischen Arbeiter sollen diese Schlussfolgerungen selbst ziehen. Nicht als Mentor zu den Arbeitern sprechen. Was übrigens die Bourgeoisie angeht. Früher, im Kampfe mit dem Feudalismus, brauchte sie die Arbeitermassen, musste sie hinter sich haben und hat durch die Demokratie zu diesem Zwecke gewisse Konzessionen an sie gemacht. Jetzt nachdem sie den Feudalismus besiegt hat und vor sich als neuen Feind das Proletariat sieht und unter den Umständen der Krise des Kapitalismus große Schwierigkeiten überwinden muss, kann sie nicht mehr mit den Methoden der parlamentarischen Demokratie regieren. Sie schlägt den Weg des Faschismus ein. Und in allen Ländern wird die Bourgeoisie zum Faschismus übergehen. In England auch. Obwohl unter verschiedenen Formen. Unsere Leute in der Komintern übertragen alles, was für russische Arbeiter richtig war, auch auf die europäischen Arbeiter. Sie verstehen nicht, dass bei uns tatsächlich kein Parlamentarismus gewesen ist. Die russischen Arbeiter haben durch die Duma gar nichts erhalten. Es war nicht so wie in Europa. Wenn unsere Bourgeoisie auch noch 30 Jahre Zeit gehabt hätte, hätte sie sich sicher durch Parlamentarismus mit den Massen verbunden. Und dann wäre es für uns viel schwieriger gewesen, sie zu stürzen. Nicht schimpfen auf die parlamentarische Demokratie, sondern die Arbeitermassen aufklären über diese Entwicklung. Ich habe im Gefängnis sehr viel nachgedacht, warum, nachdem unsere Lehre richtig ist, Millionen Arbeiter in entscheidenden Momenten nicht mit uns gehen, sondern bei der Sozialdemokratie, die so verräterisch gehandelt hat, bleiben. Oder, wie in Deutschland, sogar zu den Nationalsozialisten gehen. Und Ihre Schlussfolgerung? Ich glaube, die Hauptursache liegt in unserem System der Propaganda. In der unrichtigen Annäherung an die europäischen Arbeiter. Nein, das ist nicht die Hauptursache. Die Hauptursache liegt in der geschichtlichen Entwicklung. Die historischen Verbindungen der europäischen Massen mit der bürgerlichen Demokratie. Dann in der besonderen Lage Europas. Europäische Länder haben nicht genug eigene Rohstoffe, Kohle, Wolle und so weiter. Die sind auf die Kolonien angewiesen. Ohne Kolonien können sie nicht existieren. Die Arbeiter wissen das und haben Angst vor einem Verlust der Kolonien. Und in dieser Beziehung sind sie geneigt, mit der eigenen Bourgeoisie zu gehen. Innerlich sind sie nicht mit unserer antiimperialistischen Politik einverstanden. Sie haben sogar vor dieser Politik Angst. Und gerade daher ist eine geduldige Aufklärungsarbeit und richtige Annäherung an diese Arbeiter notwendig. Ein ständiger Kampf um jeden Arbeiter. Wir können nicht gleich und so leicht Millionen Arbeiter in Europa gewinnen. Die Millionen Massen haben eine Herdenpsychologie. Die handeln nur durch ihre Beauftragten, durch die Führer. Wenn sie das Vertrauen in ihren Führer verlieren, dann fühlen sie sich ohnmächtig und wie verloren. Sie haben Angst, die Führer zu verlieren. Und daher folgen die sozialdemokratischen Arbeiter ihren Führern, obwohl sie nicht zufrieden mit ihnen sind. Sie werden diese Führer verlassen, wenn andere bessere vorhanden sind. Und daher ist Zeit notwendig. Manuilski versteht das nicht. Jedes Jahr prophezeit er die proletarische Revolution und sie kommt nicht. Einmal hat er über einen Aufstand an einem Ort berichtet, der nicht zu finden war. Die Leute beachten nicht die Einzelheiten. Und die Einzelheiten entscheiden gewöhnlich. Sie machen keine marxistische Analyse. Sie geben mir Zahlen über eine Krise etwa. Welche Zahlen? Solche Zahlen, die existieren, sagt man mir. Richtige Zahlen? Ja, selbstverständlich, richtige. Varga zum Beispiel, er atmet erleichtert. Gott sei Dank, sagt er, es gibt noch Leute, die die Wahrheit lieben. Stellen Sie sich vor, er hatte Angst, der kommunistischen Internationale die richtigen Zahlen zu geben, weil er sofort als rechter Opportunist qualifiziert werden würde. Er konnte sich nicht entscheiden, seinen Bericht zu veröffentlichen ohne mein Platze. Die Leute lieben nicht die marxistische Analyse. Große Phrasen und allgemeine Feststellung. Das ist noch ein Erbe der Sinowjew-Zeit. Ach, Lenin. Ach, Wladimir Iljitsch war in dieser Beziehung sehr akkurat. Und wie akkurat. Sagen Sie, Dimitrov, wer ist dort in der kommunistischen Internationale jetzt der Erste? Wer hat sich durchgesetzt? Das ist für mich sehr schwer festzustellen. Keine Ausflüchte. Erst erschien mir Manuilski der politische Leiter. Jetzt weiß ich nur, dass, wenn Piatnitsky nicht dort ist, ein Chaos droht. Er ist sozusagen der Zentralpunkt. Ja, daher halten wir es die ganze Zeit nur mit Piatnitsky. Kuusinen ist gut, aber Akademiker. Manuilski, Agitator. Knorrin, Propagandist. Piatnitsky, eng. Im Gefängnis habe ich oft gedacht, dass sich endlich unter Ihrer Führung in der kommunistischen Internationale schon eine eigene Leitung geschichtlich kristallisiert hat. Eben Manuilski, Piatnitsky, Kousinen und Knorre. Wer sagt, dass diese Vierergruppe so bleiben muss? Sie sprechen von Geschichte. Aber die Geschichte muss man manchmal auch korrigieren. Ich glaube, dass Sie als unser oberster Führer doch für die Führung der kommunistischen Internationale Verantwortung tragen und, obwohl Sie furchtbar beschäftigt sind, bei wichtigen Fragen teilnehmen müssen. Ja, ja, hier auf diesem Tisch haben wir die Thesen für das Plenum beraten. Und was ist geschehen? Wenn Sie von hier fortgehen, bleibt alles beim Alten. Sie sehen, wie beschäftigt wir sind. Die besten unserer Leute gehen auf den Bau. Na, fangen Sie nur an mit einigen Genossen, wir werden Ihnen helfen. Sie haben dem Feind ins Gesicht gesehen. Und nach dem Gefängnis nehmen Sie die Arbeit jetzt in Ihre Hände. Ein 15-jähriges Mädchen, Scharova aus Schabarowsk, ist nach Moskau geschickt worden. Sie las 500 Bücher im Jahr. Jetzt schreibt sie Gedichte und arbeitet in der Metro, wühlt in Archiven und fördert außerordentlich interessantes Material zutage. Eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Eine 62-jährige Frau, die vor einigen Jahren lesen gelernt hat, jetzt schreibt sie interessante Bücher. 5 sind erschienen, jetzt verfasst sie auch eine Autobiografie. Sie heißt Nikitina. Bei uns verändert sich auch das Antlitz der Erde. Der Weißmeerkanal, neue Städte, die Sowjosen von Taganrog. Jetzt bietet die Reise auf der Wolga ganz andere Anblicke. Auf beiden Seiten ist die gewaltigste Veränderung der Landschaften zu sehen. Bald werden wir 5 Ernten pro Weizenwurzel einbringen. Der Maler Kori, ein vorzüglicher Erzähler, schreibt: Ich kann mich immer noch nicht an diese gewaltigen Veränderungen und Errungenschaften gewöhnen. Es braucht verblüffend wenig, damit sich die Menschen zum Besseren wandeln, damit sie sich von den Lastern der Vergangenheit befreien. In der konservativen englischen Zeitung Evening Standard ein Bericht über bedeutende Menschen des Jahres 1934. Im Abschnitt, der Deutschland betrifft, schreibt die Zeitung: Deutschland hatte in diesem Jahr einen bedeutenden Menschen aufzuweisen. Nur war er ein Bulgare. Anfang des Jahres vollendete Dimitrov seinen Kampf gegen die entfesselten Kräfte des Nationalsozialismus. Besprechung über den 7. Kongress der Komintern. Hauptfrage: Die revolutionäre Einheit des Proletariats gegen Faschismus und Krieg. Stalin empfiehlt, die Leitung des mitteleuropäischen Sekretariats Dimitrov zu übergeben. Piatnitsky soll zu Stalin gesagt haben, er hätte gehört, man sei mit seiner Leitung der kommunistischen Internationale nicht zufrieden. Er bäte deshalb, von Stalin empfangen zu werden. Stalin habe geantwortet, nein, es handelte sich nur um den österreichischen Brief. Weltwirtschaftskrise. Sie ergreift ein Land nach dem anderen, und zwar ungleichmäßig. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist es schlimmer geworden. Eine Depression besonderer Art. Besprechung mit Manuilski. Die größte Krise der Welt wurde von uns nicht genügend ausgenutzt. Roter Platz. Auf der Tribüne Stalin, Molotow, Kalinin, Ordjonikidze, Mikojan, Stalin. Keiner von der kommunistischen Internationale. Stalin ruft von oben: Dimitrov! Und gibt ihm ein Zeichen, zu ihm hinaufzukommen. Begrüßung mit Stalin, Kalinin, Molotow und den anderen. Bucharin zu Dimitrov: Sie haben Ungeheures geleistet, die Fahne in jeder Beziehung hochgehalten. Ihre Rede in der Leninschule über opportunistische Linie und bolschewistische Linie war ausgezeichnet. Die Lehre muss man ziehen, besonders in Bezug auf die Erziehung unserer Kader. Und über die Päderasten? Das war sehr gelungen. Eure Haltung von Anfang bis Ende, vollkommen prinzipiell richtig. Riesig großer Erfolg war es. Und Torgler, was für ein Dreck. Zu Recht bekommt er seinen Prozess. Genosse Stalin, wir müssen noch einmal über die Kommentarensachen sprechen. Gut, kommen Sie zu mir. Wann wollen Sie? Wann es Ihnen bequem ist. Ich habe irgendwelche Irritationen bemerkt unter den Leuten in der Kommunistischen Internationalen. No, das ist doch nichts Schreckliches. Werden wir alles regulieren. Von den Tschechisten ist niemand gekommen? Weder Jagoda noch andere? No, ich habe Sie gestern etwas beleidigt. Sie haben ganz umsonst die Leute verhaftet. Aber die Führer haben keinen Wert ohne solche Helfer und Mitarbeiter. Ich begrüße die Abordnung der türkischen Flieger. Unsere Beziehungen mit der Türkei sind nicht schlecht. Sie wollen jetzt einen Militärvertrag mit uns abschließen. Wir werden uns aber weigern. Wir sagen, unser Bündnis hat größere Bedeutung als ein schriftlicher Vertrag. Solche Verbündeten wie die Türkei zu haben, ist immer gut. Wenn aber die Türkei in eine Kriegskomplikation kommt, ist es uns nicht bequem, für sie zu kämpfen. Bulgarien ist jetzt kein Thema. Kleines Land, was kann man dort machen? Die Bulgaren bauen Elektrizitätswerke von 6000 Kilowatt. Und wir? Kommen Sie, Dimitrov. Wir können jetzt reden. In Bezug auf das Kapitel bei Stalin in Ihrem Buch muss ich Ihnen sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass so über mich geschrieben wird. Das beschädigt auch Ihr Renommee. So eine Sprache zwischen Gleichen ist nicht zweckmäßig. Wählen Sie sich selbst, wo und wie aufzutreten und was zu schreiben. Lassen Sie sich nicht überreden. Wählen Sie nur die Kettenfragen. Mit dem österreichischen Brief ist das gut gegangen. Sonst sagen Sie, ich bin beschäftigt, krank oder sowas. Ich habe mich so gerettet. Ich habe solche Fälle gehabt, wo sich gewisse Arbeiter aus Donbass an mich gewendet haben. Ich habe ihnen aufklärend geantwortet. Es hat sich aber herausgestellt, dass solche Arbeiter überhaupt nicht existieren. Und dann sprechen Sie mit den Schutzbündlern. Es ist nicht gut von Ihnen zu verlangen, dass Sie gleich in die Kommunistische Partei eintreten. Es genügt, wenn Sie ehrliche Arbeiter sind. Und wenn Sie endgültig vom Kommunismus überzeugt sind, dann in die Partei. Nehmen Sie den Neumann. Er versteht nichts von Marxismus. Er ist ein politischer Degenerat. Er hat mich gefragt, was er lernen soll, um ein guter Marxist zu sein. Ich habe ihm gesagt, das Kapital. Das ist eine Kontrolle des menschlichen Denkens, wie Marx es gelehrt hat. Er war nicht zufrieden. Das Kapital war ihm langweilig. Er dachte, besser ist Klassenkampf in Frankreich und den 18. Brumaire zu studieren. Und Thälmann. Der hat die nationale Frage nicht verstanden. Noch im Jahre 1930 habe ich mit ihm gesprochen. Er hat nicht verstanden. Proletarischer Internationalismus und Nationalismus. Durch soziale Befreiung, nationale Unabhängigkeit. Telegramm von Torres. Ich protestiere gegen den Versuch der sowjetischen Botschaft, Druck auf die französische KP in der spanischen Frage auszuüben. Direktive zur Frage der spanischen Regierung, telefonisch abgestimmt auch mit Stalin. Kämpfen für die Umgestaltung der Regierung Giral in eine Regierung der nationalen Verteidigung. Unter Führung von Giral, mit der Mehrheit der Republikaner, unter Beteiligung von Sozialisten und zwei Kommunisten, sowie von Vertretern der Katalanen und Basken. Darüber hinaus wird im Politbüro die Frage der Hilfe diskutiert. Die Lage in Spanien ist kritisch. Beschluss über die chinesischen Angelegenheiten. Dem Aktionsplan der chinesischen Roten Armee wird zugestimmt. Insbesondere der Besetzung des Gebietes Ningxia und des westlichen Teils der Provinz Gansu. Wobei kategorisch darauf hinzuweisen ist, dass ein weiteres Vorrücken der chinesischen Roten Armee in Richtung auf Xinjiang unzulässig ist. Weil dies die chinesische Rote Armee von den chinesischen Hauptgebieten lösen kann. Vorab ist zu entscheiden, dass nach der Einnahme des Gebiets Ningxia durch die chinesische Rote Armee bewaffnete Hilfe in der Größenordnung von 15.000 bis 20.000 Gewehren, 8 Kanonen, 10 Minenwerfern und entsprechenden Mengen Munition ausländischer Produktion gewährt wird. Die Waffen sind bis Dezember 1936 bereitzustellen und an der Südgrenze durch die bekannte ausländische Firma zu verkaufen. Information von Torres. Die Komintern habe in Spanien ihre Aufgabe nicht erfüllt. Unorganisierte und nicht abgestimmte Arbeit. Außerdem wollen die Sozialisten in Frankreich die Volksfront scheitern lassen und die Schuld den Kommunisten in die Schuhe schieben. Anlass? Der spanische Bürgerkrieg. Vereinbarung mit Torres. Die Frage des Waffenschmuggels von Frankreich nach Spanien. Alles dafür Notwendige wird bereitgestellt. Genosse Stalin ist außerordentlich zufrieden mit Torres. Die Dinge in Frankreich gehen gut und Torres führt die Partei gut. Seine Popularität in den Reihen unserer Partei und im Land wächst gewaltig. Die Erfolge der Volksfront, das ist Ihr Verdienst, Dimitrov. Sie haben, als Sie hier ankamen, den europäischen Geist mitgebracht. Toledo ist von den Putschisten genommen. Alarmierende Nachrichten vom Angriff der Putschisten auf Madrid. Die Regierung ist nach Valencia übergesiedelt. Im Kreml. Gespräch mit Stalin. Man muss die Linie der chinesischen Angelegenheit ändern. Mit den Räten wird es nichts. Es ist eine national-revolutionäre Regierung zu schaffen. Eine Regierung der nationalen Verteidigung, der Verteidigung der Unabhängigkeit des chinesischen Volkes. Räte nur in den Städten. Aber nicht als Machtorgan, sondern als Organisation der Massen. Keine Konfiskationen. Legen Sie einen Entwurf vor, dann werden wir sehen. Und schicken wir die Faschisten auf ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Kreisstadt, rotes Madrid. Kreisstadt, rotes Madrid. Telegramm an Torres. schlagen vor, sich bei der Kritik an der Politik der Regierung und bei der Abstimmung im Parlament davon leiten zu lassen, dass es für die französische Arbeiterklasse unter den gegenwärtigen Bedingungen ungünstig ist, die Regierungskrise zu forcieren und noch ungünstiger, die Regierung Blum zu stürzen. Beratung zur chinesischen Frage. Erstens, die japanische Aggression in China wird andauern. Zweitens, Nanking kann keine ernsthaften territorialen Zugeständnisse mehr machen. Drittens, China wird gegen Japan kämpfen. Viertens, die Bewegung der Einheitsfront wächst schnell. Fünftens, Chiang Kai-shek wird sich für eine Übereinkunft mit den Kommunisten nur am Vorabend des Beginns des Krieges gegen Japan und in Zusammenhang mit einer Übereinkunft mit der Sowjetunion entscheiden. Sechstens, im Nord. Die Rote Armee nicht verfolgen. Die Tatsache, dass das Proletariat in einem der zurückgebliebensten Länder Europas zuerst zur Macht gekommen ist, scheint auf den ersten Blick ganz rätselhaft, ist aber nichtsdestoweniger vollständig gesetzmäßig. Diese Erklärung hat Lenin in einer prägnanten Formel gegeben. Die Kette ist an ihrem Schwächsten wieder zerrissen. So wie ein Bär, wenn er sich auf die Hinterpfoten stellt, wenn es unzufrieden ist, wenn es wütend ist, das Bauerntum ist schrecklich, aber es ist hilflos. Das aus dem Mittelalter sich emporhebende Bauerntum kann deine eigene Wut nicht politisch verallgemeinern. Es sucht den Führer. Und diesen Führer hat das russische Bauerntum zum ersten Mal in der Weltgeschichte im Proletariat gefunden. Und das erklärt ihnen das Rätsel der Oktoberrevolution. Sitzung des ZK-Plenums der KPDSU. Das Referat von Jeschow über die konterrevolutionäre Tätigkeit der Trotzkisten und der rechten Organisation. Von Pjatakow, Sokolnikow, Serebryakow und andere. Uglanow, Gruglikow, Kotow. 400 in der Ukraine verhaftet. 400 in Leningrad. 150 im Ural und so weiter. Reden Bucharins und Rikows. Tränen und Unschuldserklärungen. Jetzt hast du die Macht, Prolet. Deine Faust schreibt das Gesetz und die rote Fahne wehet auf dem Haus des Staatssowjets. Rede Stalins, den Worten eines ehemaligen Oppositionellen darf man nicht glauben. Selbstmord von Tomsky und anderen als letztes verzweifeltes Mittel des Kampfes gegen die Partei. Reden von Molotow und Kaganowitsch. Molotow zitiert aus dem Brief von Bucharin an Woroschilow: politische Feiglinge. Verhör von Sokolnikow vom 12.02.36. Die Untersuchung stellt hiermit fest, dass Trotzki im Ausland und das Zentrum des Blocks in der UdSSR Verhandlungen mit der Hitler- und der japanischen Regierung aufgenommen haben, mit dem Ziel, erstens einen Krieg Deutschlands und Japans gegen die UdSSR zu provozieren. Zweitens zur Niederlage der UdSSR in diesem Krieg beizutragen und diese Niederlage für den Übergang der Macht an den Block der Rechten zu nutzen. Drittens, im Namen der künftigen Regierung des Blocks der Hitler und japanischen Regierung territoriale und wirtschaftliche Zugeständnisse zu machen. Bestätigen Sie das? Ja, ich bestätige das. Geben Sie zu, dass diese Tätigkeit des Blocks direkter Vaterlandsverrat ist. Ja, das gebe ich zu. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, Bolschewik! Doch du bist erst Herr im Haus, Kämpfer mit dem roten Stern. Wenn zerquetscht ist jede Laus, Soldaten, den alten Herrn. Leon Feuchtwanger über den Prozess. Unverständlich, warum die Angeklagten solche Verbrechen begangen haben. Unverständlich, warum alle Angeklagten alles gestehen und dabei wissen, dass ihnen dies das Leben kosten wird. Unverständlich, warum außer dem Geständnis der Angeklagten keine Beweise vorgelegt wurden. Unverständlich, warum derart harte Strafen gegen politische Gegner, wo doch das sowjetische Regime so mächtig ist, dass ihm von denen, die im Gefängnis saßen, keine Gefahr drohte. Folgendes Telegramm an Torres und Cachin. Erstens. In Anbetracht der außerordentlichen Verstärkung der Intervention der faschistischen Staaten in die spanischen Angelegenheiten, Maßnahmen gegen den Transport und die Landung von deutschen und italienischen Truppen in Spanien ergreifen. Zweitens. Hilfe mit Lebensmitteln, Medikamenten, die Organisation von Feldlazaretten, Evakuierung der Zivilbevölkerung, Bereitstellung von Transportmitteln, Lastkraftwagen, technische Hilfe durch qualifizierte Kräfte, die zur Verteidigung der republikanischen Truppen beitragen und so weiter. Drittens. Allseitige Unterstützung der freiwilligen Bewegung zugunsten der Spanischen Republik. Viertens. Patenschaften über internationale Brigaden. Fünftens. Gemeinsame Durchführung politischer Kampagnen zur Verteidigung des spanischen Volkes. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Leon Feuchtwanger über den Prozess. Belastend ist der Eindruck, den die unflätige Beschimpfung der Angeklagten hervorruft. Das sind Feinde, die es verdienen, vernichtet zu werden. Aber sie haben nicht aus persönlichen Interessen gehandelt und hätten nicht als Schufte, Feiglinge, Reptilien und so weiter bezeichnet werden dürfen. Warum überhaupt solch ein Lärm um den Prozess? Unklar. In der Bevölkerung ist eine Atmosphäre außerordentlicher Unruhe entstanden. Gegenseitige Verdächtigungen, Denunziationen und so weiter. Der Trotzkismus ist tot. Wozu eine solche Kampagne? Ehrgeizzerfressene, ehrlose, feige Verräter verschworen sich, unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern. Sie werden mit dem Tode bestraft. 20.03.37. Stalin empfängt die spanischen Schriftsteller Rafael Alberti und Maria Teresa León zu einem Gespräch. Spanien ist heute im Weltmaßstab Avantgarde. Die Avantgarde neigt immer dazu, vorauszueilen. Hierin liegt eine große Gefahr. Man muss dem Volk und der ganzen Welt die Wahrheit sagen. Das spanische Volk ist jetzt nicht in der Lage, eine proletarische Revolution durchzuführen. Die Ausrufung von Räten in Spanien würde alle kapitalistischen Staaten einen und der Faschismus würde siegen. Notwendig ist die Vereinigung der kommunistischen und sozialistischen Parteien. Eine solche Vereinigung wird die Volksfront festigen und starken Einfluss auf die Anarchisten ausüben. Vier noble Generale, vier noble Generale, Mamita mia, haben uns verraten, haben uns verraten. Und die Faschistenstaaten schickten auch prompt Soldaten mit Bomben und Granaten, Mamita mia, zu blutigen Taten. Andere Hauptpunkte in dem Gespräch. Der Generalstab ist unzuverlässig. Immer hat es Verrat gegeben vor dem Angriff der republikanischen Einheiten. Die republikanische Armee siegt bei ihren Offensiven, wenn der Generalstab nichts von diesen weiß. Die Kämpfe an der Guadalajara-Front sind der beste Beweis. Madrid darf um keinen Preis aufgegeben werden. Der Fall von Madrid hätte die Anerkennung Francos durch England zur Folge, er würde die Republikaner vollends demoralisieren und zur endgültigen Niederlage führen. Ein faschistischer Umsturz in Frankreich ist nicht auszuschließen, doch die Bedingungen in Frankreich sind andere. Die französische Bourgeoisie ist besser gegen den Faschismus gerüstet. An den Sieg der Spanischen Republik glauben. Nach der offenen Intervention der Italiener und Deutschen wird die Spanische Republik intensiver kämpfen, wie gegen fremdländische Eroberer. Knorin ist ein polnischer und deutscher Spion. Rakowski im Dienste des Intelligence Service, englischer Aufklärer. Piatnitsky, ein Trotzkist. Kuhn hat mit den Trotzkisten gegen die Partei gewirkt. Antipov, Varekis und andere waren Agenten der zaristischen Spionage. Es gibt Material, das darauf deutet, dass auch Trotzki 1904 bis 1905 im Dienste der zaristischen Spionage stand. Diese Angelegenheit wird jetzt untersucht. Die Frau von Jakowlew, Varvara Jakowlewa, erwies sich als französische Spionin. Im Jahre 18 hat sie das revolutionäre Militärkomitee in Odessa verraten. Bei Jeschow, 1 Uhr nachts. Die größten Spione würden in der kommunistischen Internationale arbeiten. 7.11.37. Parade und Demonstration. Danach zum Mittagessen bei Voroschilow. Toast von Voroschilow auf Stalin. Mikojan bringt scharfsinnige Toasts auf jeden der Anwesenden aus. Voroschilow und Mikojan. Und noch einmal auf den großen Stalin. Ich möchte einige Worte sagen, die vielleicht nicht sehr feierlich sind. Die russischen Zaren haben viel Schlechtes getan. Sie haben das Volk ausgeraubt und geknechtet. Sie führten Kriege und eroberten Territorien im Interesse der Gutsherren. Aber eine große Sache haben sie vorzuweisen. Sie haben ein Riesenreich zusammengezimmert, bis nach Kamtschatka. Wir haben diesen Staat als Erbe erhalten und wir Bolschewiki haben diesen Staat erstmals gefestigt zu einem einheitlichen, unteilbaren Staat. Nicht im Interesse der Gutsherren und Kapitalisten, sondern zum Nutzen der Werktätigen aller Völker, die diesen Staat bilden. Wir haben diesen Staat so geeint, dass jeder Teil, der von diesem allgemeinen sozialistischen Staat losgerissen würde, nicht nur letzterem schaden würde, sondern allein auf sich gestellt auch nicht existieren könnte und unvermeidlich unter ein fremdes Joch geraten würde. Deshalb ist jeder, der versucht, diese Einheit des sozialistischen Staates zu zerstören, der danach strebt, einzelne Teile und Nationalitäten von ihm abzutrennen, ein Feind. Ein geschworener Feind des Staates der Völker der UdSSR. Und wir werden jeden dieser Feinde vernichten, sei er auch ein alter Bolschewik. Wir werden seine Sippe, seine Familie komplett vernichten. Jeden, der mit seinen Taten und in Gedanken einen Anschlag auf die Einheit des sozialistischen Staates unternimmt, werden wir erbarmungslos vernichten. Auf die Vernichtung aller Feinde, ihrer selbst, ihrer Sippe, bis zum Ende. Auf den großen Stalin. Unser großer Stalin. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Trinkspruch. Es wird sehr viel von großen Führern gesprochen. Doch keine Sache siegt, wenn die Bedingungen hierfür nicht gegeben sind. Dabei sind die mittleren Partei-, Wirtschafts- und Militärkader das Wichtigste. Sie wählen den Führer, sie erklären den Massen die Umstände. Sie garantieren den Erfolg der Sache. Auf diese mittleren Kader Sie stehen im Hintergrund. Man bemerkt Sie nicht. Und auf denjenigen, der Sie inspiriert. Ihnen den Weg weist, Sie anführt. Auf den Genossen Stalin. Nein, nein. Das Wichtigste sind diese mittleren Kader. Generäle sind nichts ohne ein gutes Offizierskorps. Warum haben wir Trotzki und die anderen besiegt? Es ist bekannt, dass Trotzki nach Lenin der populärste in unserem Lande war. Populär waren auch Bukharin, Sinowjew, Rykov, Tomski. Uns hat man kaum gekannt, mich, Molotow, Woroschilow, Kalinin, damals. Wir waren zu Zeiten Lenins die Praktiker, seine Mitkämpfer. Aber uns haben die mittleren Kader unterstützt. Sie haben unsere Auffassung den Massen erklärt. Trotzki hat jedoch diesen Kadern keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Darauf, dass Sie nach Lenin den richtigen Weg gewiesen, seine Sache unerschütterlich und weise fortgesetzt haben. Denn es kam in der Geschichte häufiger vor, dass die Nachfolger die Sache ihrer Vorgänger zugrunde richteten. Dimitrov möchte einen Toast ausbringen. Dimitrov möchte einen Toast ausbringen. Ich kann dem nichts hinzufügen, ja, was Genosse Stalin über den gnadenlosen Kampf gegen die Feinde und über die Bedeutung der mittleren Kader gesagt hat. Dies wird in der Partei berücksichtigt werden. Und ich selber werde alles in meinen Kräften Stehende tun, damit das auch in den Reihen der Kommentaren umgesetzt wird. Aber ich muss sagen, und dies ist nicht nur meine tiefste Überzeugung, sondern ich habe es selber im Gefängnis erfahren, unter Bedingungen schwerster Prüfungen, dass das größte Glück für die sozialistische Revolution und das internationale Proletariat ist, dass Genosse Stalin Lenins Werke auf so unerschütterliche und geniale Weise fortsetzte. Allen scharfen Wendungen zum Trotz und so den Sieg der Sache gesichert hat. Man kann nicht über Lenin sprechen, ohne ihn mit Stalin zu verbinden. Prost. Ich achte Genossen Dimitrov sehr. Wir sind Freunde und bleiben Freunde. Aber ich bin nicht mit ihm einverstanden. Er hat sich sogar auf nicht-marxistische Weise ausgedrückt. Für den Sieg der Sache müssen immer bestimmte Bedingungen gegeben sein. Die Führer hingegen lassen sich finden. Es genügt nicht nur, den richtigen Weg zu weisen. Denn die englische Partei praktiziert unseres Erachtens eine richtige Politik, kann aber nichts ausrichten, weil die mittleren Kader auf Seiten der Labour-Anhänger sind. Die französische Partei führt eine richtige Politik durch. Doch die sozialistische Partei ist immer noch sehr stark. Entscheidend sind die mittleren Kader, dies muss man beachten. Und darf nie vergessen, dass unter sonst gleichen Bedingungen die mittleren Kader über den Erfolg der Sache entscheiden. Bei euch eine glückliche Konstellation. Einen Trost. Oh, das mittlere Kader. Den Kampf gegen die Trotzkisten an allen Fronten verstärken, das genügt nicht. Die Trotzkisten müssen gejagt, erschossen, vernichtet werden. Diese internationalen Provokateure sind die schlimmsten Agenten des Faschismus. Weitere Anweisungen und Telegramme. Die faschistische Deutschlandkarte für das Jahr 1950 mit der Ukraine und so weiter nutzen, um die Eroberungspläne des faschistischen Deutschland zu entlarven, dabei auf Deutschlands Aggression gegenüber der Tschechoslowakei eingehen. Offensichtlich ist der Putsch der Hähnlein-Leute das Vorspiel für einen Überfall auf die Tschechoslowakei von außen. Wir müssen mit der Möglichkeit eines Krieges in der nächsten Zeit rechnen und die Vorbereitung unserer Parteien darauf in jeder Beziehung verstärken. Berlin, den 15.09.38. Das deutsche Nachrichtenbüro teilt mit, dass heute der Premierminister Englands, Chamberlain, in München eingetroffen ist. Auf dem Flugplatz wurde Chamberlain von Außenminister von Ribbentrop empfangen. Chamberlain ist aus München nach Berchtesgaden weitergereist. Die Verhandlungen zwischen Hitler und Chamberlain beginnen heute. Im Namen der polnischen Initiativgruppe einen Aufruf gegen die Pro-Hitler-Politik der polnischen Regierung an die Arbeiter und Bauern, die demokratischen Organisationen in Polen richten. Die Unabhängigkeit und Integrität der Tschechoslowakischen Republik zu verteidigen bedeutet, die Unabhängigkeit Polens zu schützen. Telefonat aus Paris. 22.09. 12.30 Uhr mittags. Reguläre deutsche Truppenverbände haben die Städte Aschegger, Groslitz und Grafenstein angegriffen und besetzt. Diese Städte liegen außerhalb der Maginot-Linie und wurden nur von wenigen Militäreinheiten verteidigt. Radio Sofia, Varna, Stara Zagora. Mitteilung über die Verhandlungen in München. Hitler, Mussolini, Chamberlain und Daladier. Es wurde eine Übereinkunft erzielt. Räumung des Sudetengebietes seitens der tschechischen Truppen. Plebiszit in den restlichen Gebieten der Tschechoslowakei. Besetzung dieser Gebiete durch internationale Truppen und die Festlegung der neuen Grenzen der Tschechoslowakei. Garantie dieser Grenzen durch England und Frankreich. Freilassung der verhafteten Henlein-Leute. Die tschechische Regierung hat das Münchner Abkommen akzeptiert. Ein unerhörter Verrat. Infolge solcher Veränderungen kommt den Vereinigten Staaten, ihrer Arbeiter- und demokratischen Bewegung, bei den in Europa und im internationalen Maßstab bevorstehenden Ereignissen eine kolossale Rolle zu. Das verpflichtet die Arbeiterklasse und die demokratischen Kräfte in den Vereinigten Staaten dazu, sich wesentlich enger und aktiver am Kampf gegen den Faschismus und die Reaktion in der internationalen Arena und besonders in Europa zu beteiligen. Im Zusammenhang mit dem pogromartigen Feldzug gegen die Kommunistische Partei, gegen die Arbeiterbewegung, die Juden und die demokratischen Elemente der Tschechoslowakei, sowie im Hinblick auf die schrecklichen Untaten der Faschisten in den okkupierten Gebieten, müssen außerordentliche Maßnahmen zur Intensivierung der Solidaritäts- und Hilfsbewegung und zur Verstärkung des Druckes auf die herrschenden Kreise Englands und Frankreichs ergriffen werden. Es muss ein Sturm der Entrüstung entfacht werden. Zieht man ein vorläufiges Fazit der jüngsten Ereignisse, muss man sagen, dass die Arbeiterklasse, und das bedeutet auch die Kommunistische Partei der wichtigsten kapitalistischen Länder, auch diesmal die Prüfung nicht bestanden hat. Dem Faschismus ist ein weiterer, zeitweiliger Sieg gelungen, zudem ein für ihn unblutiger Sieg, der fast keine Opfer gekostet hat. Er hat bei seiner Offensive neue Positionen erkämpft. Selbstverständlich sind diese Ereignisse längst nicht abgeschlossen, aber ihre einzelnen Resultate und eventuellen weiteren Folgen müssen wir ernsthaft berücksichtigen und daraus eine Reihe entsprechender Schlussfolgerungen ziehen. Insbesondere im Hinblick auf unsere Arbeit und die Arbeit der kommunistischen Parteien der wichtigsten Länder. Mit festem Händedruck. Georgi Dimitrov. Der ganze Ton und der Inhalt unserer Aufrufe muss anregend, kämpferisch und optimistisch sein. Im Mittelpunkt, als Herzstück, die welthistorische Bedeutung der Errungenschaften der Oktoberrevolution und der Aufbau des Sozialismus auf einem Sechstel des Erdballs. Die Rolle der Sowjetunion als mächtige Bastion der Befreiungsbewegung der werktätigen Massen in der ganzen Welt, als einigender Faktor der Kräfte der Arbeiterklasse und der antifaschistischen Volksfront, als treue Beschützerin der unterdrückten Völker und der schwachen Staaten durch ihre entschiedene und konsequente Friedenspolitik. Lenin hat während des Weltkriegs erklärt, wenn es dem Kapitalismus gelinge, 20 bis 30 Jahre lang zu existieren, sei es nicht ausgeschlossen, dass die Imperialisten von der Versklavung der Kolonien zur Aufteilung der europäischen Staaten übergingen und dann nationalrevolutionäre Kriege in Europa auf der Tagesordnung stünden. Heute ist diese Situation eingetreten. Die Kommunisten müssen ihre pazifistischen Illusionen überwinden, die Positionen des Kampfes und nicht der Kapitulation vertreten und die Massen zur nationalrevolutionären Verteidigung aufrufen. 7.11.38. Nach der Demonstration auf dem Roten Platz, gemeinsames Mittagessen im Kreml. Ein beträchtlicher Anteil neuer Leute. Mikojan hält der Reihe nach Trinksprüche auf jeden Einzelnen. Speziell Kosarev galt ein kritischer Trinkspruch. Kosarev korrigiert seine Hauptfehler noch nicht. Mikojans Worte sind nicht hart genug. Dimitrov hat mutig gegen die Feinde in Leipzig gekämpft. Als ich seine Rede vor Gericht las, dachte ich bei mir, das ist unser Bolschewik. Unser Land und unsere Partei lieben Dimitrov, aber das verpflichtet auch. Die Arbeiterbewegung im Westen macht bedeutende Fortschritte. Die europäischen Arbeiter haben gelernt, mit der Faust zu drohen. Das genügt noch nicht. Dimitrov hat viel bewirkt und er könnte sich damit zufrieden geben. Doch wir sind davon überzeugt, er wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass sie nicht nur mit der Faust drohen, sondern auch lernen, diese Faust auf die Feinde, auf die Bourgeoisie niedergehen zu lassen. Wer soll lernen? Die europäischen Arbeiter. Nicht klar genug. Barcelona ist gefallen. Gegenangriffe der Republikaner. Die Regierung ist in Gerona. Maßnahmen zur Aktivierung der zentralen Front. Zwei heiße Jahre Sieg und Widerstand. Wir gingen treu mit euch durch Blut und Flammen. Das bleibt in allen Herzen eingebrannt. Mit unseren Leibern hielten wir das Land. So lebten wir, so starben wir zusammen. Übermitteln Sie dem spanischen Zentralkomitee. Es ist notwendig, den Kurs des Widerstands beizubehalten, ungeachtet der Verlust in Katalonien. Es ist notwendig, für dieses Ziel die Front in der Levante zu aktivieren, die Kapitulation der spanischen Regierung zu verhindern, indem die Anhänger der Kapitulation in der Regierung durch standhafte Anhänger des Widerstands ersetzt werden. Unternehmen Sie alles, damit das Übersetzen der katalonischen Armee in die zentrale Zone gewährleistet und ein Untergang infolge einer möglichen Provokation vermieden wird. Die Versorgung von Valencia mit allen erforderlichen Waffen und Lebensmitteln ist in kürzester Frist zu organisieren. Alle Kräfte der Partei und der Volksfront sind zu mobilisieren, um die Flüchtlinge unterzubringen und eine Demoralisierung zu verhindern. Wir fordern regelmäßige Informationen über die Lage. Die Spanier sind mutige, aber leichtsinnige Leute. Madrid schien in den Händen der Kommunisten zu sein und plötzlich haben die anderen die Macht ergriffen und begonnen, die Kommunisten zu ermorden. Unklar, wie es dazu gekommen ist. Es scheint, als haben sich die Kommunisten lautlos aus dem Staub gemacht und die Massen sich selbst überlassen. Ohne Führung. Die Aufgabe besteht nicht darin, dass man auch dann unbedingt kämpfen muss, wenn es die Kräfte nicht zulassen. Wenn die Lage nicht zu halten war, hätte die Partei erklären können, dass sie es für möglich hält, die Regierung durch eine andere zu ersetzen, die der Situation besser gerecht wird und sich auf die Beendigung des Krieges konzentriert. Aber die Partei ist verpflichtet, dies den Massen klar und deutlich zu sagen. Es gibt Situationen, in denen die Kräfte für den weiteren Kampf nicht ausreichen. Es gibt Augenblicke der Niederlage. Man hat uns geschlagen, sagte Lenin im Jahre 1905. Man muss nicht ständig angreifen. Doch die Partei muss den Massen offen sagen, was zu tun ist. Und darf sich nicht zurückziehen und die Massen im Zustand der Desorientierung sich selbst überlassen. Die Partei hätte erklären müssen, warum die Regierung kampflos gewichen ist. Klar Stellung beziehen zum Verhalten der Madrider Junta. Die größte Schwäche bestand darin, dass Miaja und andere auch vorher schon verkappte Verschwörer waren und als solche handelten. Sie haben sich in Madrid verschanzt, als in Katalonien gekämpft wurde. Madrid hat sich verändert. Die Kommunisten haben das verschlafen. Wie man gegen den Feind kämpfen muss, haben die spanischen Kommunisten sehr gut gezeigt und gewaltige Erfahrungen vermittelt. Wie man die Macht abgeben, sich zurückziehen muss, das konnten sie nicht demonstrieren. Man muss eine Beratung der spanischen Kommunisten einberufen. Und alle diese Fragen klären, um auch für die anderen Parteien daraus Lehren zu ziehen. Man muss auch aus einer negativen Erfahrung lernen. Die Bemerkung in Togliattis Brief, dass man die Junta nicht stürzen konnte, weil es nicht möglich war, die Front zu durchbrechen, veranlasste Stalin, eine Begebenheit aus dem Jahre 1918 in Stalingrad, damals Zarizin, zu erzählen, als die Unseren eingekreist waren und die Konterrevolutionäre in der Stadt einen Aufstand vom Zaune brachen. Stalin und Woroschilow suchten sich jeweils 70 Mann aus allen Regimentern aus und schlugen den Aufstand nieder. Bomben, Bomben, Bomben, Bomben, Bomben, Bomben, Bomben, Bomben, Bomben. Gedenktum an das ganze deutsche Volk. In dem Augenblick, da das alte militärische Signal das ganze Hals erklang, ist an allen Fronten in Frankreich der Waffenstillstand in Kraft getreten. 80 Millionen Deutsche fassen in diesem geschichtlichen Augenblick all ihre Hoffnungen und heißen Wünsche zusammen in den Ruf. Lang lebe der Führer! 23.08.39. Ribbentrop und seine Begleiter zu Verhandlungen über den Nicht-Angriffspakt in Moskau eingetroffen. Russland und Deutschland hatten im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letztendlich die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren. 24.08.39. Der Nicht-Angriffspakt zwischen der UdSSR und Deutschland ist veröffentlicht. Wir haben uns daher entschlossen, einem Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. 25.08.39. Sitzung des Sekretariats zur Frage des Nicht-Angriffspaktes. Direktive an die Parteien erarbeitet und verschickt. Alarmierende Nachrichten aus allen Ländern. Kriegsvorbereitungen in England und Frankreich. Mobilisierung in Holland, Belgien, der Schweiz. Deutschland und Polen völlig auf Kriegsfuß. Und dennoch gibt es noch die Möglichkeit, eine Kompromisslösung über Danzig und den Korridor zu finden. In der UdSSR sorgenfreier, fester Glaube an den morgigen Tag. Referat von Woroschilow zum Gesetzentwurf über die Wehrpflicht. Mitteilung von Molotow zum sowjetisch-deutschen Nichtangriffsvertrag. Ratifizierung des Vertrags durch den obersten Sowjet der UdSSR. Der Krieg zwischen Deutschland und Polen hat begonnen. England hat Deutschland den Krieg erklärt. Frankreich hat erklärt, dass es mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Polen beginnt. Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt, Arme und Reiche im Hinblick auf Kolonien, Rohstoffe und so weiter, um die Neuaufteilung der Welt, um die Weltherrschaft. Wir haben nichts dagegen, dass sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. Nicht schlecht, wenn Deutschland die Lage der reichsten kapitalistischen Länder, vor allem Englands, ins Wanken brächte. Hitler selber zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System. Die Haltung der Kommunisten an der Macht ist eine andere als die der Kommunisten in der Opposition. Wir sind bei uns Herren im Hause. Die Kommunisten in den kapitalistischen Ländern sind in der Opposition. Dort ist die Bourgeoisie der Hausherr. Wir können manövrieren, eine Seite gegen die andere aufbringen, damit sie sich noch stärker in die Haare kriegen. Der Nichtangriffsvertrag hilft Deutschland in gewissem Maße. Der nächste Schritt ist der, die andere Seite anzuspornen. Die Kommunisten der kapitalistischen Länder müssen entschieden gegen ihre Regierung, gegen den Krieg auftreten. Bis zum Krieg war es völlig richtig, dem Faschismus das demokratische Regime entgegenzusetzen. Während des Krieges zwischen den imperialistischen Mächten ist das schon nicht mehr richtig. Die Unterscheidung der kapitalistischen Länder in faschistische und demokratische hat ihren bisherigen Sinn verloren. Der Krieg hat einen grundlegenden Bruch herbeigeführt. Die Einheitsvolksfront von gestern diente dazu, die Lage der Sklaven im kapitalistischen Regime zu erleichtern. Unter den Bedingungen des imperialistischen Krieges steht die Frage nach der Vernichtung der Sklaverei. Heute die Position des gestrigen Tages einzunehmen, Einheitsvolksfront, Einheit der Nation, bedeutet, auf die Position der Bourgeoisie abzugleiten. Diese Losung wird zurückgenommen. Der polnische Staat war früher in der Geschichte ein Nationalstaat. Deshalb haben ihn die Revolutionäre gegen Teilung und Versklavung verteidigt. Heute ist er ein faschistischer Staat, der Ukrainer, Weißrussen und so weiter knechtet. Die Vernichtung dieses Staates unter den gegenwärtigen Bedingungen würde einen bourgeoisen faschistischen Staat weniger bedeuten. Was ist Schlechtes daran, wenn wir im Ergebnis der Zerschlagung Polens das sozialistische System auf neue Territorien und die Bevölkerung ausdehnen? Man muss der Arbeiterklasse sagen, dass der Krieg um die Weltherrschaft geführt wird. Dass die Herren der kapitalistischen Länder für ihre imperialistischen Interessen kämpfen. Dass dieser Krieg den Arbeitern, den Werktätigen nichts bringen wird, außer Leid und Entbehrung. Wir müssen entschieden gegen den Krieg und seine Schuldigen auftreten. Entlarven Sie die Neutralität, die bourgeoise Neutralität der Länder, die bei sich für Neutralität eintreten und den Krieg in anderen Ländern mit dem Ziel der Bereicherung unterstützen. Es ist notwendig, Thesen des Präsidiums des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale vorzubereiten und zu veröffentlichen. Dies sind die Direktiven für die kommunistischen Parteien. Der gegenwärtige Krieg ist ein imperialistischer, ungerechter Krieg, an dem die Bourgeoisie aller kriegsführenden Staaten gleichschuldig ist. In keinem Lande darf weder die Arbeiterklasse noch umso weniger die kommunistische Partei den Krieg unterstützen. Die Bourgeoisie führt den Krieg nicht gegen den Faschismus, wie es Chamberlain und die Führer der Sozialdemokratie behaupten. Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen kapitalistischer Länder um die Weltherrschaft geführt. Die internationale Arbeiterklasse kann in keinem Fall das faschistische Polen verteidigen, das die Hilfe der Sowjetunion zurückgewiesen hat und die anderen Nationalitäten unterdrückt. In den neutralen Ländern muss man die Regierungen entlarven, die für Neutralität ihrer Länder auftreten, aber zwecks Profit den Krieg in anderen Ländern unterstützen, wie es die Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas in Bezug auf Japan und China macht. Die kommunistischen Parteien müssen überall zu einer entscheidenden Offensive gegen die verräterische Politik der Sozialdemokratie übergehen. Die kommunistischen Parteien, besonders Frankreichs, Englands, Belgiens und der Vereinigten Staaten Amerikas, welche im Gegensatz zu dieser Einstellung auftraten, müssen sofort ihre politische Linie korrigieren. Im Haus der Gewerkschaften. Komsomolabend zum 60. Geburtstag Stalins. Referat von Jaroslawski. Man kann nicht Marxist sein, ohne Leninist zu sein. Man kann nicht Leninist sein, ohne Anhänger Stalins zu sein. Die Pravda veröffentlicht Stalins Antwort auf die Glückwünsche aus dem Ausland. Antwort an Hitler. Ich bitte Sie, meine Dankbarkeit für die Glückwünsche und meinen Dank für Ihre guten Wünsche für die Völker der Sowjetunion entgegenzunehmen. An Ribbentrop. Ich danke Ihnen, Herr Minister, für die Glückwünsche. Die mit Blut besiegelte Freundschaft der Völker Deutschlands und der Sowjetunion hat alle Aussicht, lang andauernd und beständig zu werden.